Nicht verstehen. Nicht wissen, was gemeint ist. Böhmische Dörfer. Landschaft voller Fragen. Nicht ein Wort. Schade, aber morgen höre ich das Gras sprechen.